Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Römerbrief, Kapitel 3, Vers 22. Wir werden von Gott gerecht gesprochen, indem wir an Jesus Christus glauben. Dadurch können alle, ohne Unterschied, gerettet werden. Gott segne dieses Wort. Glaube in Jesus. In diesem Bibelvers hier aus dem Römerbrief erfahren wir mehr, was es denn nun bedeutet, in Jesus zu glauben und was der Glaube in Jesus überhaupt bedeutet. Und Paulus schreibt das ganz klar: Wir werden von Gott gerecht gesprochen, indem wir an Jesus Christus glauben. Dadurch können alle ohne Unterschied gerettet werden. Also, es geht darauf, kommt darauf an zu verstehen, dass es Jesus Christus ist, der das tun konnte, was wir nie tun können und nie tun können werden. Und Jesus Christus hat eben die Strafe Gottes auf sich genommen, als Gott im Fleische. Ja? Und nur durch unseren Glauben in Christus können wir eben vor Gott stehen in Rechtmäßigkeit und sind ein für alle Mal gerettet. Wir müssen aber verstehen, dass eben das alles in und durch und nur durch Jesus Christus erfolgt. In keiner anderen Weise und Form. Und das ist ganz wichtig zu verstehen, dass, wie Paulus uns in dem ganzen, im dritten Kapitel dann auch schreibt, dass alle Menschen Sünder sind. Alle. Und ich ermutige euch, geht mal rein in den Römerbrief, geht mal rein ins dritte Kapitel und lest mal, was da geschrieben steht. Also es kommt darauf an, zu verstehen, dass es darum geht, unseren Glauben in Jesus Christus zu festigen und dass es letztendlich Jesus Christus ist, der uns auch im Glauben hilft. Und wenn wir manchmal zaghaft sind oder nicht sicher sind, ob das denn nun so ist, dass wir sicher vor Gott sind, dann hilft uns das, in das Wort zu gehen und diese Wahrheiten nochmal zu lesen und auch zu Herzen zu nehmen. Ja? Also geh mal rein in den Römerbrief, drittes Kapitel, und es hilft uns dann zu verstehen, dass unser Glaube eben nicht von uns selbst kommt, obwohl es so den Anschein haben mag, aber es kommt in und durch unseren Jesus Christus, durch den Heiligen Geist, dass er uns zu sich ruft. Und das ist wichtig zu verstehen und das macht uns auch Mut. Oft haben wir, ja, wir haben ja auch Situationen im Leben, wo wir nicht weiter wissen, aber wir verstehen, dass wir in und durch Jesus Christus wachsen und er uns auch hilft, in unserem Glauben und in unserer persönlichen Beziehung mit ihm zu wachsen. Ja? Das ist, aus eigener Kraft können wir da gar nichts tun. Und das ist ja auch wieder ein Geschenk, dass wir das verstehen und auch so, wie das hier in der Bibel geschrieben steht. Und lieber Herr Jesus, wir danken dir, was es bedeutet, Glauben in dir zu haben, Glaube in Jesus zu haben. Und du hilfst uns dann, da wir alle schuldig sind vor Gott, zu verstehen, dass in und durch dich und nur in und durch dich, im Glauben an dich, dass wir in unserer persönlichen Beziehung mit dir nicht nur zu dir kommen können, aber dass du uns hilfst, zu wachsen im Glauben und uns die Hilfe gibst, die wir brauchen, besonders wenn wir ja auch oft schwanken im Glauben, ja. Und in unserem Leben. Und du hilfst uns dann. Und das macht uns Mut. Und wir danken dir hier für diese Wahrheit aus dem Römerbrief. Und wir danken dir und beten dies in deinem Namen. In Christus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.